Sonja wusste, dass dies Katerina Iwanowna friedlicher stimmen und beruhigen würde. Sie würde sich dadurch geschmeichelt fühlen und vor allem würde ihr Stolz befriedigt sein. Sie setzte sich neben Raskolnikow, den sie in der Eile nur flüchtig begrüßte und kaum mit einem kurzen, doch forschenden Blick zu streifen wagte. Sie suchte während der ganzen folgenden Zeit immer wieder zu vermeiden, ihn anzusehen und mit ihm zu sprechen. Sie wirkte zerstreut, obwohl sie die ganze Zeit Katerina Iwanowna im Auge behielt, um ihre Wünsche zu erraten. Weder sie noch Katerina Iwanowna trugen Trauer, da sie keine schwarzen Kleider besaßen. Sonja hatte ein dunkelbraunes Kleid an und Katerina Iwanowna ihr einziges, ein gestreiftes, dunkles Kattunkleid. Die Mitteilung über Pjotr Petrowitsch tat Katerina Iwanowna sichtlich wohl. Als sie mit würdevoller Miene Sonja angehört hatte, erkundigte sie sich ebenso würdevoll, wie es Pjotr Petrowitsch gehe. Darauf flüsterte sie Raskolnikow hörbar zu, dass es für einen angesehenen und soliden Menschen wie Pjotr Petrowitsch doch unmöglich wäre, in solch einer ungewöhnlichen Gesellschaft zu erscheinen, trotz der großen Anhänglichkeit an ihrer Familie und der alten Freundschaft mit ihrem Papa. »Sehen Sie, darum bin ich Ihnen, Rodion Romanowitsch, auch so sehr dankbar, dass Sie trotz solcher Umgebung meine Gastfreundschaft nicht verschmäht haben,« fügte sie fast laut hinzu. »Übrigens bin ich überzeugt, dass nur die besondere Freundschaft zu meinem armen Verstorbenen Sie veranlasst hat, Ihr Wort zu halten.« Sie blickte noch einmal voll Stolz und Würde ihre Gäste an und erkundigte sich plötzlich mit besonderer Fürsorge laut über den Tisch hinüber bei dem tauben alten Manne, ob er nicht mehr vom Braten nehmen möchte und ob er Portwein bekommen habe. Der Alte wusste nichts zu antworten und konnte lange nicht begreifen, wonach man ihn fragte, obwohl seine Nachbarn aus Scherz ihn anzustoßen begannen. Er blickte nur mit offenem Mund um sich, wodurch er die allgemeine Heiterkeit noch steigerte. »Ist das ein Esel? Sehen Sie doch nur, wozu hat man den hergebracht? Was Pjotr Petrowitsch anbetrifft, so war ich stets seiner sicher,« fuhr Katerina Iwanowna fort, Raskolnikow zu erzählen. »Und selbstverständlich gleicht er in keiner Weise,« wandte sie sich laut und scharf und mit äußerst strenger Stimme zu Amalia Iwanowna, so dass diese schier erschrak. »Gleicht er in keiner Weise diesen aufgedonnerten Modepuppen mit ihren Schleppen, die bei meinem Papa nicht mal als Köchinnen in die Küche gedurft hätten und denen mein verstorbener Mann nur deshalb die Ehre erwiesen hat, sie zu empfangen, weil seine Güte unerschöpflich war. Ja, er liebte zu trinken. Ja, das liebte er. Und so trank er denn,« rief plötzlich der verabschiedete Proviantmeister und leerte das 12. Glas Wodka.